Motivation für den Stein der Erinnerung, Kastelitzgasse 14. Seit ich in diesem Haus wohne, habe ich mir immer und immer wieder Gedanken gemacht, wer hier wohl vor dem Zweiten Weltkrieg gewohnt hat. Welche Familie hat in meiner Wohnung gelebt? Hatten sie ein glückliches Leben? Ist es ihnen gut gegangen? Ich war überzeugt, dass es auch in unserem Haus jüdische Mitbewohner gegeben hat, die dann zur Zeit der Shoah über Nacht weggekommen, deportiert worden sind. Ich habe mir vorgestellt, dass es Nachbarn gegeben hat, die weggeschaut haben und nichts davon mitkriegen wollten. Vielleicht, hoffentlich, hat es auch Mitbewohner gegeben, die der einen oder anderen Familie unter die Arme gegriffen haben. Meine Nachbarin, Frau Waltraud-Steutzner, erzählte mir, dass ihre Mutter einer Jüdin, die auf einem Wagen weggeführt wurde, einen Laib Brot in die Hand gedrückt hat. Der Aufseher auf dem Wagen hat den Kopf weggedreht und hat nichts gesehen. In der damaligen Zeit waren das sicher schon zwei sehr mutige Taten. Als ich meine Hausbewohner informierte, dass ich diesen Stein setzen lasse, hat mein Nachbar ein kleines Kuvert mit Glückwunschkarten zu Yom Kippur 1931 gezeigt. Diese hatte er im Rahmen der Wohnungsrenovation fein säuberlich versteckt unter den Parkettplanken gefunden. Diese Karten beinhalten noch weitere Namen als die drei genannten auf den Steinen. Mir ist es ein sehr großes Anliegen, dass diese Steine an diese Adresse gesetzt werden, um den damaligen Hausbewohnern ein würdiges Andenken zukommen zu lassen. Sehr gerne hätte ich Nachkommen ausfindig gemacht und eingeladen, doch leider war meine Suche nicht erfolgreich. Michaela Bolli.